Viertes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Es war bald nach dem Frieden mit Frankreich, meine werten Herrschaften, als ich mit dem in Gott entschlafenen Kaiser sprach. Sie haben mit dem Kaiser gesprochen, unterbrachen den Erzähler sofort mehrere Stimmen. Ja, was denken Sie? Sagte der Zwerg sanft lächelnd. Mit seiner kaiserlichen Majestät Alexander Paulowitsch habe ich gesprochen und habe Verstand genug gehabt, ihm zu antworten. Ist das ein Kerl, dieser Nikolaus? Gott straf mich, brüllte der Diakon Abchiller entzückt und schlug sich mit der flachen Hand auf die Schenkel. Seht ihn doch an, so ein winziger Flau und hat mit dem Kaiser geredet. Sitz ruhig, Diakon, und sei still, sagte der Barosso ernst. Abchiller gab durch eine Handbewegung zu verstehen, dass er den Erzähler nicht mehr unterbrechen werde, und setzte sich. Der Zwerg fuhr fort. Die ganze Sache nahm scheinbar mit diesem meinen Gespräch mit dem Kaiser überhaupt ihren Anfang. Meine gnädige Herrin Marfa Andreevna hatte den Wunsch, nach Moskau zu reisen, als der Kaiser nach seinem weltberühmten Sieg über Napoleon Bonaparte dort erwartet wurde. Natürlich musste auch ich sie wieder auf diese Reise begleiten. Die Selige war da so mal schon in hohen Jahren und, weil auch ihre Gesundheit zu wünschen übrig ließ, leicht erzürnt und gekränkt. Da verschaffte nun Alexei Nikitich seiner Mutter eine Einladung zu einem Ball, zu dem auch der Kaiser kommen sollte. Marfa Andreevna gestand mir offen, dass ihr das ein großes Vergnügen bereitet hatte. Sie ließ sich zu diesem Ball ein kostbares Kleid machen und für mich wurde bei einem französischen Schneider ein blauer Frack aus englischem Tuch mit goldenen Knöpfen bestellt. Dazu, entschuldigen Sie, meine Damen, Pantalons, Weste, Halsbinde, alles weiß, ein Spitzenvorhemd und Schnallenschuhe. 42 Rubel hat sie bezahlt. Alexei Nikitich hatte, um seiner Mutter eine Freude zu machen, es so eingerichtet, dass sie mich mitnehmen durfte. Dem Maître d'Hôtel wurde befohlen, mich in die Orangerie zu führen und gerade gegenüber dem Saale, in den der Kaiser eintreten sollte, irgendwo in einer Ecke zwischen den Gewächsen aufzustellen. So geschah es denn auch, werte Herrschaften, aber doch nicht ganz, wie es beabsichtigt war. Der Maître d'Hôtel sagte mir, ich sollte mich ruhig verhalten und sehen, so viel ich von meinem Platz nur sehen könnte. Aber was war von da zu sehen? Nichts. Da machte ich es wie Zachäus der Zöllner, wissen Sie, und kletterte hoppla auf so einen kleinen künstlichen Felsen, wo ich nur unter einer Palme stand. Der Saal war voll Glanz und Lärm und Musik, aber auch von einem Felsen konnte ich nur die Frisuren der Herrschaften sehen. Plötzlich aber gerieten all diese Köpfe in lebhafte Bewegungen. Sie schoben sich auseinander und der Kaiser ging mit dem Fürsten Galizien geradewegs nach der Rangerie, um sich etwas zu erfrischen. Und denken Sie sich nur, nicht allein, dass er sich nach der Rangerie begibt, er geht auch gerade auf die entfernte Ecke zu, wo man mich versteckt hatte. Ganz starr war ich, meine Damen, wie angewachsen an den Felsen und konnte nicht herunter. Da ward er wohl bange, fragte der Barosso. Wie soll ich sagen? Bange eigentlich nicht, aber doch gewissermaßen aufgeregt war ich. Ich wäre davongelaufen, sagte der Diakon außerstande, noch weiter zu schweigen. Warum denn davongelaufen, werter Herr? Ich will nicht sagen, dass ich keine Angst verspürt hätte, aber ans Davonlaufen dachte ich doch nicht. Seine Majestät kamen indes immer näher und näher. Ich hörte schon deutlich, wie ihre Stiefel klipp, klapp machten. Ich sah bereits ihr sanftes Gesicht, den freundlichen Blick und, wissen Sie, in meiner Verwirrung dachte ich gar nicht mehr daran, dass ich gleich ihren Augen sichtbar werden musste. Da wandte der Kaiser den Kopf und ich sah's. Er richtete den Blick direkt auf mich und sah mich an. Nun, schrie der Diakon und wurde ganz bleich. Ich machte eine Verbeugung. Der Diakon atmete auf, drückte die Hand des Zwerges und flüsterte. Erzähl, sei so gut, erzähl schnell weiter. Der Kaiser sah mich also an und geruht auf Französisch zum Fürsten Galizien zu sagen, ach, was für ein Miniaturexemplar, wie mag es gehören? Herr Fürst Galitzin war, wie ich sah, in Verlegenheit, als er antworten sollte, und da ich die französische Rede wohl verstehen konnte, antwortete ich selber. Der gnädigen Frau Bladamasso, kaiserliche Majestät. Da wandte sich der Kaiser zu mir und geruhte zu fragen, welche Nation sind Sie? Ein treuer Untertan, euer Majestät, antwortete ich. Und geborener Russe? Fragte weiter und ich antwortete, ein Bauer und treuer Untertan, euer Majestät. Da lachte der Kaiser, bravo, mon petit sujet fidèle, und fasste meinen Kopf mit der Hand und zog mich an sich. Nikolai Afanasjewitsch dämpfte seine Stimme und sagte mit einem leisen Lächeln im Flüstertone, als handle es sich um ein großes politisches Geheimnis. Er fasste mich um, wissen Sie, und da bedrückte ein Knopf seines Ärmelaufschlags mir die Nase zusammen, dass es mir ordentlich weh tat. Und? Du schriest doch nicht, rief der Diakon. Nein, Väterchen, nein, warum sollte ich schreien? Wie kann man schreien, wenn der Zar einen liebkost? Nein, als er mich losließ, küsste ich seine Hand für das Glück und die Ehre. Und das war mein ganzes Gespräch mit seiner kaiserlichen Majestät. Später natürlich, als sie mich vom Felsen heruntergenommen hatten und man mich in der Kutsche nach Hause fuhr, da habe ich die ganze Zeit geweint. Warum hast du denn da geweint? Fragte Abchiller. Warum? Als ob ich nicht Grund genug gehabt hätte. Verrührung weint der Mensch. So klein ist er und hat so viel Gefühl, rief Abchiller ganz begeistert. Nun erlauben Sie mal, fing der Zähler wieder an. Die Aufmerksamkeit, die seine Majestät mir zufällig erwiesen, wurde in verschiedenen Moskauer Häusern bekannt. Marfan Drewna nahm mich überall mit hin und zeigte mich den Leuten und ich sage Ihnen, die reine Wahrheit, ich lüge nicht, ich war damals der allerkleinste Zwerg in ganz Moskau. Aber das dauerte nicht lange, nur einen einzigen Winter. In diesem Augenblick brustete der Diakon plötzlich überlaut und fing dann, den Kopf zurückwerfend, leise zu kichern an. Als er merkte, dass er durch sein Lachen den Erzähler unterbrochen hatte, setzte er sich wieder gerade hin und sagte, »Es ist nichts. Erzähl nur weiter, Nikolaus. Ich lache über meine eigene Sache, wie einmal der Graf Kleditschin mit mir gesprochen hat.« »Nein, sprechen Sie sich nur aus, werter Herr, sonst unterbrechen Sie mich wieder«, sagte der Zwerg. »Ach, es ist gar nichts Besonderes. Eine ganz einfache Geschichte«, erwiderte Abchiller. »Der Graf Kleditschin besichtigte unser Seminargebäude. Ich machte mir eine Verbeugung und da sagte er, pack dich, Schafskopf. Und das war unser ganzes Gespräch, über das ich lachen musste.« »Es ist doch wirklich komisch«, sagte der Zwerg lächelnd und fuhr fort. Im nächsten Winter brachte die Generalin Vichorova aus Petersburg eine finnische Zwergin namens Smetta mit. Die war noch um einen Fingerbreit kleiner als ich. Die selige Marfa Andreevna konnte das gar nicht hören. Anfangs behauptete sie immer, das sei keine natürliche Zwergin, sondern eine, der man in der Kindheit Blei eingegeben habe. Aber als sie angekommen war und meine gnädige Herrin, die Meta Ivanova, mit eigenen Augen sah, da wurde sie furchtbar böse, dass sie so wohlgebaut und weiß war. Sogar im Traum ließ es ihr keine Ruhe. Immer nur dachte sie daran, wie sie die Meta Ivanova kaufen könnte. Aber die Generalin wollte von Verkauf nichts wissen. Da fing nun Marfa Andreevna mit allerlei spitzigen Reden an. Nikolai wäre ein kluger Kopf und hätte mit dem Kaiser selbst gesprochen. Das Mädel aber sehe bloß nett aus und weiter nichts. So zankten sich die beiden Damen unseretwegen. Marfa Andreevna sagte, jene soll ihr das Mädchen verkaufen und diese wiederum wollte mich kaufen. Da fuhr Marfa Andreevna einmal heftig auf. Ich will sie doch nicht bloß zum Spaß haben, sagte sie. Ich will sie doch verheiraten, denn Nikolai soll sie zur Frau nehmen. Die Frau Vichorova aber meinte, ich kann dir die beiden auch verheiraten, wenn sie mir gehören. Marfa Andreevna erwiderte, wenn sie Kinder kriegen, sollst du ein paar davon haben. Jene aber versprach, dass sie ihr ebenfalls ein paar Kinder überlassen wolle, wenn es welche geben würde. Bis auf 10.000 Rubel waren sie nach und nach gekommen, meine werten Herrschaften. Aber immer wurde nichts aus der Sache. Denn wenn meine gnädige Herrin 10.000 für die Meta bot, so bot die Generalin 11.000 für mich. Wohl war Marfan Treven eine Frau von starkem und unbezwinglichen Geiste, die mit Bagger gestritten und mit drei Kaisern getanzt hatte. Aber mit der Generalin Vichorva wurde sie doch nicht fertig. Und auf mich war sie auch böse. Du bist doch so ein dummer Rüpel, geruhte sie zu mir zu sagen, der dem Mädel nicht ordentlich den Kopf verdrehen kann, dass es selber darum bittet, deine Frau werden zu dürfen. Mütterchen, Marfan Treibner, sagte ich, wie soll ich ihr denn den Kopf verdrehen? Geben Sie mir Ihre Hand, Mütterchen, dass ich Nase küsse. Da wurde sie noch böser. O du dummer, dummer Kerl, sagte sie, nichts verstehst du als die Handküsserei. Da schwieg ich schon lieber ganz. Oh, dieser kleine Kerl, er kann ja nicht dergleichen der Arme, erklärte der Diakon teilnahmvoll seinem Nachbarn. Der Zwerg warf ihm einen Blick zu und fuhr fort. So ging es nun Tag für Tag, bis es Frühling wurde und für uns kam die Zeit aus Moskau wieder nach Platamassowa zurückzukehren. Wir fuhren nochmals zur Vichorva und wurden wieder nicht handelseinig. Marfan Treven sagte ihr, so erlaub doch wenigstens deiner Qualle, dass sie mit Nikolai vor dem Hause auf und ab geht. Die Generalin gestattete das, und nun mussten Mette Ivanova und ich auf dem Trottoir vor den Fenstern hin und her spazieren. Das war eine große Freude für die selige Marfan Treven, und für uns beide wurden die verschiedensten Kostüme genäht. Wir kamen hin und sie befahl, heute soll Nikolai und Meta als Pesans gehen. Dann erschienen wir beide in Holzschuhen, ich in Kamisol und Hut und Meta Ivanova mit einer großen Haube. Und so gingen wir vor dem Hause auf und ab und die Leute auf der Straße blieben stehen und schauten uns an. Ein andermal mussten wir uns als Türke und Türkin zeigen, dann als Matrosen und Matrosenmädchen. Ferner hatten wir noch Bärenkostüme aus braunem Flanell genäht, wie Futterale. In diese stopfte man uns hinein, wie man eine Hand in einen Handschuh steckt oder den Fuß in den Strumpf. Nichts war zu sehen als die Augen und oben am Kopf waren solche kleinen Zipfel aus Tuch angemacht, wie Ohren, die hin und her wackelten. In diesen Kleidern schickte man uns aber nicht auf die Straße, sondern ließ sie uns zuweilen anlegen, wenn die beiden Damen beim Café saßen. Dann mussten wir auf dem Teppich vor dem Kaffeetisch miteinander ringen. Mette Ivanova war sehr stark für ein Mädchen. Wenn ich ihr aber geschickt und schlau ein Bein stellte, dann fiel sie doch gleich um. Aber ich gab ihr doch meist das Mitleid mit ihrem weiblichen Geschlecht nach. Und die Generalin pflegte auch oft ihr Polonaise-Hündchen zu Hilfe zu rufen, das mir in die Waden fuhr. Dann ärgerte sich Marfan Treven. Ach, ich mag gar nicht an diese Ringkämpfe denken. Das allerschönste Kostüm, das die Selige hatte machen lassen, habe ich heute noch. Mich zogen sie als französischen Grenadier und Meta Ivanova als Marquis an. Ich hatte eine hohe Bärenmütze, einen langen Waffenrock, eine Flinte mit Bajonett und Meta Ivanova trug einen Reifrock und hielt einen großen Fächer in der Hand. Dann musste ich mich mit der Flinte vor der Tür aufstellen und Meta Ivanova ging mit ihrem Fächer an mir vorüber und ich präsentierte das Gewehr. Und dann fing Marfan Treven wieder mit der Generalin zu feilschen an, denn sie wollte uns gar zu gerne verheiraten. Ich muss Ihnen aber sagen, dass all diese Kostüme für mich und Meta Ivanova, meine gnädige Herrin, auf ihre Kosten machen ließ. Denn sie glaubte ganz sicher, dass sie Meta Ivanova schließlich doch bekommen würde. Ja, je mehr Kleider sie für uns machen ließ, desto mehr wurde sie in der Zuversicht bestärkt, dass wir beide ihr Eigentum seien. Aber die Sache sollte ganz anders aussehen. Die Generalin Carolina Karlovna Vichorovna war nicht umsonst eine Deutsche. Wo etwas ihr von Vorteil war, da widersetzte sie sich nicht, sondern nahm alles an. Aber nachgeben war ihre Sache nicht. Da kam Alexei Nikititsch. Gott schenke ihm Gesundheit und langes Leben. Ihm selbst war die Sache schon lange ein Dorn im Auge und er sah, dass sie bös auslaufen würde. Er kam also auf den Gedanken, und irgendein kluger Offizier von seinem Regiment hatte ihm den Rat gegeben, der Frau-Mutter mitzuteilen, die vichyorovnische Zwergin sei verschwunden. Das beruhigte Marfan Drevin noch einigermaßen, dass jetzt niemand die Mette Ivanova haben sollte, und sie redete beständig davon. »Wie ist sie denn verloren gegangen?« fragt sie. Alexei Nikitich antwortet, »ein Jude hätte sie gestohlen.« »Wie? Was für ein Jude?« Und wir fabeln weiter, wie es uns gerade gefällt. So ein kastanienbrauner Jude sei es gewesen, mit einem langen Bart, als hätten ihn, alle hätten ihn gesehen, wie er sie gepackt und fortgeschleppt habe. Warum hat man ihn dann nicht festgehalten? Fragt sie. Ja, er sei eben aus einer Straße in die andere, aus einer Gasse in die andere gerannt. Sie ist aber auch ein dummes Frauenzimmer, das er sich so fortschleppen lässt und nicht einmal schreit. Mein Nikolai hätte sich sowas nicht gefallen lassen. Wie werde ich mich denn von einem Juden überwältigen lassen, sagte ich. Und so glaubte sie alles wie ein kleines Kind. Aber da machte Alexei Nikitich versehentlich einen kleinen Fehler. Oder richtiger, er wollte es zu schlau anfangen. Seine Absicht war natürlich, Marfan Drevna schneller mit mir aufs Land zu schaffen, denn dort glaubte er, würde sie leichter vergessen. Und so sagte er zu seiner Mutter, »Seien Sie unbesorgt, liebe Mutter, man wird die Zwergin sicher wiederfinden, denn sie wird überall gesucht, und wenn man sie gefunden hat, schreibe ich Ihnen sofort aufs Land.« Die Selige klammerte sich nun an dieses Wort. »Nein«, sagte sie, »wenn man sie sucht, dann will ich lieber hier abwarten. Vor allem aber möchte ich den Juden sehen, der sie geraubt hat.« »Ja, meine Herrschaften, da mussten wir noch einen Polizisten anstellen, dass er uns lügen half.« Jeden Tag kam er und meldete, die Kleine würde gesucht, sei aber immer noch nicht gefunden. Sie gab ihm jeden Tag 5 Rubel, mich aber schickte sie täglich zur Frühmesse, dass ich St. Johannes den Krieger einen Bittgottesdienst abhalten lasse, um Rückkehr der entflohenen Sklavin. Sagt, zu St. Johann den Krieger hättest du beten lassen, unterbrach ihn der Diakon. Ja, St. Johannes den Krieger. »Na, dann gratuliere ich, mein Lieber. Habt ihr gar nicht zu dem richtigen Heiligen gebetet?« »Wirst du wohl Ruhe halten, Diakon. Sei so gut. Fiel Vater Savelitsch ein. Bitte, Nikolai, erzähl weiter.« »Ja, Hochwürden, was ist denn da noch viel zu erzählen? Meine Geschichte ist so gut wie zu Ende. Einmal kamen wir mit Marfan Drevna von der Kapelle der Iberischen Mutter Gottes. Als uns in der Petrovka-Straße der Wagen der Generalin Vichyorova entgegenkam, in dem neben der Generalin auch Mette Ivanova saß. Da begriff Marfan Drevna alles und, Sie mögen mir glauben, meine werten Herrschaften oder nicht, sie fing in der Kutsche leise, aber bitterlich zu weinen an. Der Zwerg schwieg. Nun, Nikola, suchte der Probst anzusparen. Ja, was nun? Als wir nach Hause gekommen waren, sagte sie zu Alexei Nikitich, »Mein liebes Söhnchen, du bist ein rechter Schafskopf, dass du dich unterstehen konntest, deine Mutter zu betrügen und mir noch den Polizisten auf den Hals zu schicken.« Und damit ließ sie ihre Sachen packen und fuhr aufs Land. Ende des 4. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.